Hello, friends, all united with Jesus, therefore united with one another. Hallo, Freunde, vereint mit Jesus und daher miteinander vereint. He is the divine head. Er ist das göttliche Haupt, who guides his body, das seinen Leib leitet. Hang on. Warte mal. But Reinhard, unless there is true human guidance and leadership, it's a mess. Aber Reinhard, es ist chaotisch, solange es nicht menschliche Leiterschaft und Führung gibt. Isn't that sad? Ist das nicht traurig? It's sad that the church has come to such a place. Es ist traurig, dass die Gemeinde an den Punkt gekommen ist, where we have not learned to live under the leadership of the true headship of Jesus Christ. Wo sie nicht mehr gelernt hat, unter der obersten Leiterschaft Jesu Christi zu leben. So I want you to think about something. Ich möchte also, dass du über etwas nachdenkst. We make the present situation the truth and not the word of God the truth. Wir machen die gegenwärtige Situation zur Wahrheit, statt das Wort Gottes zur Wahrheit zu machen. Just because we see a bunch of divided people all believing different things. Nur weil wir einen Haufen entzweiter Menschen sehen, die alle etwas anders glauben. And the only way they can be held together is if some human head guides them. Und der einzige Weg, sie zusammenzuhalten, ist, wenn ein menschliches Haupt sie leitet. That doesn't mean that this is the way it's supposed to be. Bedeutet das nicht, dass es so sein sollte? Here Paul says. Hier sagt Paulus. He, Jesus Christ, is the divine head. Er, das ist Jesus Christus, ist das göttliche Haupt. And he is the one who guides his body. Das seinen Leib leitet. And he causes the body to grow by the supernatural power of God. Und ihn durch die übernatürliche Kraft Gottes wachsen lässt. Guys. Leute. I just found the strategy to church growth. Ich habe gerade die Strategie für Gemeindewachstum gefunden. It's not G12. Es ist nicht G12. It's not the vision of the overcomers. Es ist nicht die Vision der Überwinder. It's not the vision of the cell group. Es ist nicht die Vision der Hauskreise. Here is the key to church growth. Hier ist der Schlüssel für Gemeindewachstum. Everybody being guided directly by the head who is Jesus Christ. Jeder wird direkt vom Haupt geleitet, das Jesus Christus ist. Surrendering to him, submitted to him and obeying him. Ist ihm hingegeben, ihm untergeordnet und ihm gehorsam. Loving him and always making him the true authority of our lives. Liebt ihn und macht ihn immer zur wahren Autorität des eigenen Lebens. And then actually believing that the growth is supernatural by his own power. Und glaubt dann wirklich, dass das Wachstum übernatürlich durch seine Kraft geschieht. That's hard for us to believe, isn't it? Das fällt uns schwer zu glauben, stimmt's? I know the sad truth is we have more faith in what humans can do to make the church grow than in what God can do. Die traurige Wahrheit ist, dass wir mehr Glauben daran haben, was Menschen tun können, um Gemeindewachstum zu bewirken, als daran, was Gott tun kann. It's a sad truth, but it's the truth. Das ist die traurige Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. I recently read a statistic that the fastest growing church in the world today is actually right now the church in Iran. Vor einer Weile las ich eine Statistik, dass die weltweit am schnellsten wachsende Gemeinde sich im Iran befindet. No buildings. Keine Gebäude. No pastors, because it's illegal. Keine Pastoren, denn das ist illegal. And the people who are under the headship of Jesus Christ leading that body. Und die Menschen, die unter der obersten Leiterschaft Jesu diesen Leib leiten, are more women than men. Sind mehr Frauen als Männer. I love that. Ich liebe das. It's like Jesus smiling at the same time smacking us in the face. Es ist, als würde Jesus lächeln und uns gleichzeitig ins Gesicht klatschen. You know, it's so beautiful. Es ist so schön. Guys, we have to always come back to connected to Jesus, received directly from him, being guided by him, and he makes it grow. Leute, wir müssen immer wieder dahin zurückkommen, mit Jesus verbunden zu sein, direkt von ihm zu empfangen, von ihm geliebt zu werden, und er bringt dann das Wachstum. And after Paul emphasized how important it is to have this direct connection with Jesus. Nachdem Paulus betont, wie wichtig es ist, diese direkte Verbindung mit Jesus zu haben, he goes back once again to really attacking that religious spirit. Greift er erneut den religiösen Geist an. And you know, it's funny that Paul never seems to get tired of attacking that religious spirit. Es scheint, als würde Paulus nie müde werden, gegen diesen religiösen Geist vorzugehen. Doesn't that remind you of Jesus? Erinnert dich das nicht an Jesus? That's what he did all the time. Das tat er die ganze Zeit. You know, Jesus didn't attack the religious spirit or the religious system because he hated the Pharisees. Jesus didn't hate anybody. Jesus griff den religiösen Geist oder das religiöse System nicht an, weil er die Pharisäer hasste. Jesus hasste gar niemanden. How can the one who teaches you to love your enemies hate people? Wie kann derjenige, der lehrt, man solle seine Feinde lieben, Menschen hassen? Of course he didn't. Natürlich tat er das nicht. He was confronting them because the system held people away from entering into the true life. Er konfrontierte sie, weil das System die Menschen davon abhielt, ins wahre Leben einzutreten. And Paul continually confronted that religious spirit because of the same reason. Und Paulus konfrontierte diesen religiösen Geist fortwährend aus demselben Grund. Jesus is the true life, and religious systems keep people away from Jesus. Jesus ist das wahre Leben, und religiöse Systeme halten Menschen von Jesus fern. There's so many people who have accepted Jesus as Savior, but never ever really experienced him intimately. So viele Menschen haben Jesus als ihren Retter angenommen, ihn aber niemals innig erlebt. And it's religion that does it. Es ist Religion, die das bewirkt. So Paul never gets tired to confront that. Paulus wird also nie müde, das zu konfrontieren. And I trust I will never get tired of it either. Und ich vertraue, dass ich dessen auch nie müde werde. So Paul emphasized Jesus and Jesus alone, and then he attacks the religious system, and then he goes back to emphasizing Jesus alone. Paulus betont also Jesus und Jesus allein. Dann greift er den religiösen Geist an und hebt Jesus dann wieder hervor. So look at verse 20. Schau dir Vers 20 an. For you were included in the death of Christ. Denn ihr seid in den Tod Christi eingeschlossen. It's really interesting. Das ist wirklich interessant. First he says that included in the death of Christ, you died to your sinful nature. Erst sagt er, dass du in den Tod Christi eingeschlossen und damit deiner sündhaften Natur gestorben bist. Here he doesn't talk about having died to your sinful nature. Hier spricht er nicht davon, dass du deiner sündhaften Natur gestorben bist. Look what he says. Schau, was er sagt. And you have died with him, with Jesus, to the religious system and powers of this world. Und seid mit ihm, dem religiösen System und den Mächten dieser Welt, gestorben. Listen, Jesus is not religious. Hör zu, Jesus ist nicht religiös. So if you are included in the death of Christ, you're supposed to be dead to the religious system too. Wenn du also in den Tod Jesu mit eingeschlossen bist, bedeutet das, dass du auch tot bist für das religiöse System. Please, people, remind yourself. Bitte. Denk daran, that Jesus didn't come into this world to start a new religion. Dass Jesus nicht auf diese Erde kam, um eine neue Religion zu starten. Came into this world to draw us back to the heart of the Father and live in intimacy with him. Er kam in diese Welt, um uns zum Herz des Vaters zurückzubringen und in Intimität mit ihm zu leben. So live intimately with him. Also lebe innig mit ihm. See you tomorrow. Bis morgen.